Muck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. Polizei kommt, du wechselst Straßenseite. Haust du ein Polizei kaputt, kommen 25 neue. Muskelottos fuchteln mit Butterflies und freuen sich. Doch Polizei hat Panzer und P99. Polizei darf bei Rot über Ampel fahren. Du bist Räuber, Polizei ist Gendarm. Brichst du Gesetz, brich hier Polizei die Beine. Ich will 110, dann lernst du, was ich meine. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Maschdienst, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast Schreckschusspistole, ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Nix Hurensohn, Polizistensohn, mein Schatz. Ich ohne Polizei, denn ich zahl Höchststeuersatz. 5 Tonnen Koks in der Asservatenkammer. Polizei, Party, Power, fick mich ein Armer. Polizei hat Pferde und Pferdeschwänze. Flieh doch, Polizei wartet schon an der Grenze. Polizei kennt von jedem BMW-Fahrzeughalter. Guck mal am Gürtel da. Mein Gott, Alter. Polizei, fick dich, böser Junge, deine Gangster-Ehre. Denn Polizei hat Maschinengewehre. Nachtsichtgeräte, Wasserwerfer, Helikopter und für Blutentnahme hat Polizei sogar einen Doktor. Du gehst mit Pitbull, Gassi-Gassi-Runde. Polizei hat in Kaserne 100 Zwinger voll mit Kampfhunde. Heul doch, du Hanswurst, in deiner WhatsApp-Gruppe. Denn ich hab Polizei, beste Schlägertruppe. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Maschdienst, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast Teleskop-Schlagstock, ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich ruf Polizei, Polizei sofort zur Stelle. Kelle raus, Handschelle, gute Nacht, Gewahrsamzelle. Hast du große Fresse, zack, gehst du Knast, nicht mehr frei. Heb mal bitte Seife auf, der Boss im Knast heißt Polizei. Polizei ist höflich und immer korrekt. Polizei belauscht heimlich dein Lidl Connect. Polizei macht nur, was Polizei will. Und wenn du dich beschwerst, glauben alle Polizei. Wenn du frech wirst, holt Polizei SEK. Polizei funkt kurz, da Tüter da Verstärkung da. Bepo aus Bayern, Bepo aus Sachsen. Kommen im VW-Bus, brechen dir Beppo die Hacks. Los, Jampon, fahr du Opfer, jetzt siehst du Sterne. Widerstand zwecklos, Polizei haut gerne. Mund auf, Augen zu, da fliegen deine Goofies. Liegst schneller flach als Gina Lisa auf Rufis. Polizei hat Kommissare, Uniform und Martinshorn. Polizei hat nie Auer, denn Polizei hat Protektor. Pfefferspray in Auge, Arm verdreht, Polizei hat Spaß und das allerbeste ist, Polizei darf das. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Maschdienst, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast nasses Höschen, ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Polizei hat Richter und Staatsanwaltschaft. Kriminalpolizei untersucht in Untersuchungshaft. Polizei hat Blaulicht, Polizei Staatsgewalt. Polizei hat letztes Jahr 7 Leute abgeknallt. Polizei hat Boote, Polizei hat Tränengas. Polizei heißt Thorsten, Melanie und Thomas. Polizei sperrt dich einen Polizeikeller. Polizei ist dein Feind, Polizei ist mein Helfer.